Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Philipperbrief, 4. Kapitel, Vers 19. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Gott segne dieses Wort. Gottes Proviant. In diesem Bibeltext hier aus dem Philipperbrief schreibt uns der Apostel Paulus an die Glaubensgemeinschaft der Philipper und dankt ihnen für die Geschenke und die Spenden, die sie in seinem Namen dafür ihm geholfen haben und den anderen Christen geholfen haben zu der Zeit. Und was wir hier eigentlich sehen, ist, dass unser Bruder Paulus hier uns aufzeigt, wie Gottes Proviant eigentlich funktioniert. Also wenn wir zu Christus kommen und Jesus Christus empfangen in unsere Herzen, in Vergebung und Reue, als Reuegesünder, dann sind wir, das machen wir einmal und dann ist das erledigt, ja. Dann hat unser Herrgott für uns Aufgaben, also tatsächlich wirklich Arbeit hier für uns zu tun, in unserem irdischen Dasein, zur Zeit unseres Lebens hier auf Erden. Und was so bemerkenswert ist hier, ist, dass Gott sich um uns sorgt, also aus seinem Reichtum, was er uns gibt, alles gibt, was wir brauchen. Wichtig ist hier, was bedeutet das? Das heißt, wenn wir Gottes Arbeit tun, nämlich anderen von Christus erzählen und andere einladen, in die Bibel zu gehen und selber nachzulesen und zu lernen und in Gottes Wort zu wachsen und Gottes Arbeit weiter fortzuführen, denn hier ist viel Arbeit zu tun, dann kümmert sich Gott um den Proviant, den wir brauchen. Wie sich das nun ausdrückt, das ist also auch Gott überlassen. Das kann sehr, sehr anders sein, als wie wir uns das vorstellen, aber es ist ein Versprechen hier und er gibt uns sein Wort, wie er auch für Paulus tut, der hier im Gefängnis ist, was er oft auch ist. Und er dankt also eben nicht nur für die Spenden, sondern er sagt, Gott zeigt euch eben auf, was das nun bedeutet, ihm zu dienen und welche Aufgaben wir haben, was zu tun ist und wie er uns dann Proviant, also tatsächlich kann das Nahrung sein oder das können so viele Sachen sein, die uns helfen, Gottes Arbeit zu verrichten. Und da lohnt es sich dann eben, das nochmal hier in diesen Vers reinzugehen und zu betrachten und zu beten. Und Gott tut dann etwas in unseren Herzen. Wir wachsen in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und das ist sein Ziel. Das ist das Nummer eins Ziel, was unser Herrgott hat. Nämlich unser Jesus Christus ist unser Herrgott. Und unsere persönliche Beziehung mit ihm, daran liegt ihm alles. Und deswegen können wir uns auf ihn verlassen. Auch wenn es so nicht aussieht oder wir Schwierigkeiten, Probleme haben, Sorgen, Kummer, er kümmert sich drum, wenn wir unseren Herrgott, unseren Jesus Christus schalten und walten lassen und nicht versuchen, in unseren eigenen Ideen, mit unseren eigenen Ideen oder unseren eigenen Möglichkeiten, in unserer eigenen Kraft, da kommen wir nicht sehr weit. Aber mit Gottes Hilfe zeigt er uns auf, dass er sich um uns kümmert und sich um alles sorgt und sein Proviant uns bereitstellt. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Bibeltext aus dem Paulusbrief an die Philipper. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und sogar den ganzen Brief mal durchlesen. Alle 4 Kapitel, das ist nicht lang, das sind ein paar Seiten. Und da steht so viel drin, wie du dein Proviant ausdrückst. Und dieses ist einer der, von allen Paulusbriefen steht dieser besonders heraus, denn Paulus dankt und er ist überwältigt von der Liebe und der Sorge anderer Glaubensbrüder und Glaubensschwestern und die ihm helfen hier. Und es ist also eine große Danksagung. Wenn man das liest, dann denkt man gar nicht, dass unser Bruder Paulus hier im Gefängnis ist. Aber das ist unsere Einladung, Gottes Proviant, also sowohl materiell, aber besonders auch und vor allem spirituell, also eben durch den Heiligen Geist in Jesus Christus, in unserer Beziehung zu Christus zu wachsen. Darauf kommt es hier an. Und wir danken dir, Jesus, lieben dich und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.